Was aber diejenigen angeht, die ungläubig waren, so wird zu ihnen gesagt werden: Sind euch meine Zeichen nicht stets verlesen worden? Aber ihr habt euch hochmütig verhalten und seid ein Volk von Übeltätern gewesen.